Und Jahwe sprach zu mir, geh noch einmal ein Weib lieben, das einen anderen lieb hat und die Ehe gebrochen hat, gleich wie Jahwe die Israeliten lieb hat, obwohl sie sich anderen Göttern zuneigen und Traubenkuchen gern haben. Da erkaufte ich sie mir um 15 Sekel und einen Chomer und einen Letich Gerste und sprach zu ihr, lange Zeit sollst du mir einsam da sitzen, ohne zu huren und ohne einem Manne zuteil zu werden, und auch ich will nicht zu dir kommen. Denn lange Zeit sollen die Israeliten einsam sitzen ohne Könige und ohne Obrigkeit und ohne Opfer und ohne Mahlstein und ohne Ephod und Teraphim. Danach werden die Israeliten umkehren und Jahwe, ihren Gott, und David, ihren König, suchen und werden in der alsdann folgenden Zeit voll Furcht zu Jahwe und zu seinem Segen eilen.